Erster für den Chorleiter. Ein Lied von David. Zweiter, wer sich um arme Menschen kümmert, dem geht es gut. Gott wird ihn in schlechten Zeiten retten. Dritter, Gott wird ihn beschützen und am Leben erhalten. Er wird glücklich sein im Land. Gott wird ihn nicht seinen Feinden überlassen. Vierter, Gott wird ihm helfen, wenn er krank ist. Gott wird sein Bett in der Krankheit verändern. Fünfter, ich sagte, Gott, sei gut zu mir. Heile mich, denn ich habe etwas Falsches getan gegen dich. Sechster, meine Feinde reden schlecht über mich. Sie fragen, wann wird er sterben? Wann wird man seinen Namen vergessen? Siebter, wenn jemand mich besucht, lügt er. Er denkt Böses in seinem Herzen. Dann geht er und redet schlecht über mich. Achter, alle, die mich nicht mögen, reden heimlich über mich. Sie planen Schlechtes für mich. Neunter, sie sagen, er ist sehr krank. Wer einmal liegt, wird nicht wieder aufstehen. Zehnter, auch mein Freund, dem ich vertraute, hat mich betrogen. Er hat mit mir gegessen und sich dann gegen mich gestellt. Elfter, aber du, Gott, sei gut zu mir. Mach mich wieder stark. Dann kann ich ihnen das Gleiche tun. Zwölfter, dann weiß ich, dass du mich magst. Meine Feinde werden sich nicht über mich freuen. Dreizehnter, weil ich ehrlich war, hast du mich gehalten. Du hast mich immer vor dir stehen lassen. Vierzehnter, gelobt sei Gott, der Gott Israels. Er ist für immer und ewig. Amen, Amen.